Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Ja, und jetzt kommen wir zu den Untoten. Vampire faszinieren seit jeher. Dabei machen Nosferatu und Co. auch vor der Popkultur nicht Halt. Starken Einfluss auf diese Entwicklung hatten ab den 90er Jahren die Live-Rollenspiele World of Darkness und Vampire die Maskerade. Wer sie spielte und sich in einen Vampir verwandelte, wollte damit oftmals auch ein klares Statement für die Gegenkultur jenseits der Norm machen. Das Phänomen dieser Rollenspiele und ihren großen Einfluss untersucht jetzt die Dokumentation World of Darkness. Hartwig Tegeler hat sich staunend und zunehmend vergnügt auf die Blutsauger eingelassen und nimmt uns mit in die Welt der dunklen Abgründe. Andreas schminkt sich vor dem Spiegel. Er wird zum Vampir, seinem alter Ego im Rollenspiel Vampire die Maskerade. Ich spiele mit meiner eigenen dunklen Seite. Andreas setzt künstliche Vampirzähne ein, stülpt Ohrvergrößerungen über. Man spielt mit der Not und Gewalt, die es im eigenen Leben nicht gibt, und erlebt diese Gefahren, ohne sich ihnen aussetzen zu müssen. Man bekommt ein besseres Verständnis für die eigenen Gefühle und Handlungen, wenn man eine andere Rolle annimmt. Später in der Doku sehen wir den World of Darkness-Fan Bryce, seine Haare orange, im Mund die spitzen Vampirzähne. Ich hatte endlich eine Community, die mich so annahm, wie ich bin. Sie sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die sich in einen Vampir verwandeln und eintauchen in eine Welt der Dunkelheit. Alles aber nach festen Regeln. Giles Anderson und Kevin Lee erzählen in ihrer Dokumentation die Geschichte der Entstehung einer komplexen, fiktiven Welt namens World of Darkness. Alles begann mit dem auf einem Schulkopierer vervielfältigten White Wolf Magazin der Wick-Brüder aus Atlanta, Georgia. Am Ende wurde daraus ein Live-Rollenspiel, das die Fans ab den 1990er Jahren weltweit als Event inszenierten. Warum aber Vampire? Giles Anderson und Kevin Lee finden eine aufschlussreiche Antwort, wenn sie nach dem Urknall dieses Universums forschen und die Frage stellen, warum World of Darkness in der Rückschau solch großen Einfluss auf die Popkultur genommen hat. Anfang der 1990er Jahre. Auf dem Weg von Atlanta zur Gen Con, der ältesten Rollenspielmesse der Welt, kommen die Wick-Brüder vom White Wolf Verlag zusammen mit Mark Ryan Hagen durch eine von der Wirtschaftskrise gebeutelte Stadt im Rostgürtel der USA. Wer kann hier noch leben? Wer überleben? Die Antwort von Mark Ryan Hagen: Vampire. So war die Idee geboren, einen Rollenspielkosmos von Unangepassten, Außenseitern, von Verachteten zu entwerfen, als Gegenentwurf zum Mainstream, Subkultur. I was the outsider. That was my life, you know? Ich war ein Außenseiter, erzählt Mark Ryan Hagen im Film. Ich wurde gehänselt. Der Mann schrieb nun für den White Wolf Verlag das Rollenspiel Vampire die Maskerade, das inspiriert war von Catherine Bigelows Vampirfilm Near Dark oder Tony Scotts Begierde. Das Motive von Anne Rice' Roman Interview mit einem Vampir von 1976 aufsaugte. Zusammen mit dem später entstandenen Spiel World of Darkness konnten sich nun rollenspielende Outsider in einem fiktiven Universum in die Rolle des ultimativen Außenseiters begeben. Sie konnten Vampir werden. In Parks, an Unis oder Nachtclubs tauchten diese Vampire, später auch Werwölfe oder Feen, auf und nahmen großen Einfluss auf die Gothic-Punk-Szene, ihre Mode und auf die Clubkultur. Hier vergewisserten sich Außenseiter in ihren Vampirrollen ihre Identität als Außenseiter. Der Boom der Vampire in Film und Fernsehen von From Dusk Till Dawn bis zu Buffy, von Blade oder der Underworld-Saga bis zu True Blood, er nahm diese Botschaft auf. Egal, ob schwarz oder weiß, ob Mann oder Frau, wir alle sind Vampire. Genießen wir es also. Die Faszination dieser Rollenspiele aber vermittelt sich in dieser spannenden Doku dann am eindrucksvollsten, wenn die Spieler mit kunstvollem Make-up und Masken zu den Figuren der dunklen Welt werden. Wenn ich mich verkleide, distanziere ich mich von mir selbst. Meint Caroline, um dann noch etwas zu sagen, das einen dann tatsächlich dazu bringen könnte, künstliche Vampirzähne zu erwerben. LARP gives me a cheaper alternative to therapy. Beim Live-Rollenspielen kann ich mich kennenlernen, ohne für eine Therapie zu bezahlen.